Willkommen zum Hörspiel im diesjährigen HR2 Radio Kultursommer. Bis zum 11. September hat unser regelmäßiger Mittwochabendtermin die veränderte Anfangszeit 22.30 Uhr. Heute bringen wir als Ursendung das Hörspiel Knoten von Andreas Weiser. Auf eindringliche Weise wird hier der erfolgreiche Kampf eines plötzlich erkrankten Menschen geschildert. Andreas Weiser, geboren 1957, studierte Geschichte und Germanistik und lebt als Journalist, Musiker und Autor von Features, Hörspielen und Dokumentarfilmen in Berlin.